Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, heute Nacht hier live in der Sendung, über welches Thema auch immer, dann ruft mich an. 0180-5678-111. Und ihr könnt auch faxen unter 0180-5678-110. Vivian ist die erste Anruferin heute Nacht. 20 Jahre. Hallo. Hallo. Vivian, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe bestimmt für alle eine ganz lustige Geschichte, aber für mich war die nicht so witzig. Ich habe nämlich heute wegen dir meinen Zug in meinen Skiurlaub verpasst. Ah nein, sag's nicht. Ganz ehrlich, ich bin ganz aufgeregt. Wegen mir? Hast du mich irgendwo gesehen? Das ganz genau, du bist mir nämlich heute mit deinem Fahrrad entgegengeradelt. In Köln? In Köln, ja. Und war das auf der Aachener Straße. Ja, das ist in der Tat, kann das sein, ja? Da sind wir beide über eine rote Ampel gefahren, die war schon rot. Pfui, wir wollen nicht darüber sprechen. Okay, auf jeden Fall... wollte ich ganz schnell zu meiner Straßenbahn rennen, ja, um noch meinen Zug am Hauptbahnhof zu bekommen. Ja. Da bin ich über die Straße gerannt und dachte noch, Mensch, das war doch der Jürgen. Hab mich umgedreht, hab dir hinterher geguckt. Ja. Und in dem Moment ist die Bahn an mir vorbeigefahren. Also habe ich auf die nächste Bahn gewartet, die 7 Minuten später kam und somit habe ich meinen Zug ins Allgäu heute verpasst. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, ganz schlimm. Und du armes Ding, du sitzt jetzt noch in Köln? Ja, ich sitze jetzt vor dem Fernseher und bin traurig und dachte, das muss ich dir jetzt erzählen. Wie kann ich denn das wieder gut machen? Ach, gar nicht. Ich hoffe, du nimmst morgen einen Zug ins Allgäu. Nein, morgen ist zu spät. Also, meine Freunde sind gestern schon dahin gefahren und wir wollten heute einen Geburtstag feiern von einem Freund. Und ich wollte heute direkt nach der Arbeit dahin fahren und das wir wären auch nur bis Sonntag geblieben und das war heute der letzte Zug in die Richtung und dann stand ich am Bahnhof und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich, obwohl ich es bewusst gar nicht verschuldet habe, natürlich ein riesiges, schlechtes Gewissen. Das ist gut. Also durch diese Verzögerung, dass du mich angeguckt hast und hast gedacht, Mensch, das ist er, ja, dadurch fuhr die Bahn weg. Da fuhr die Bahn weg und die nächste kam irgendwie erst 7 Minuten später und genau die haben mir dann gefehlt. Vivian. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich war es ja wirklich, ich war heute Nachmittag auf der Aachener Straße. Richtig, mit einem weißen Rennrad. Ich habe es genau gesehen. Naja, ein weißes Rad, ja. Ganz genau. Vivian, vielleicht weißt du, dass Hella von Sinnen und ich ein Buch gemacht haben? Ja, das weiß ich. Das habe ich sogar schon zu Hause. Ach, jetzt wollte ich als Wiedergutmachung dir ein Buch schenken. Wenn du das signierst, dann nehme ich das trotzdem. Dann mache ich das sehr gerne. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann hast du jenseits der Scham zweimal. Ganz toll. Meine Redaktion, der Wolfgang Spielkowski, wird dich gleich nochmal anrufen wegen der Adresse. Ja. Und dann kriegst du ein Buch zugeschickt mit einer sehr netten entsprechenden Widmung. Dankeschön. Als ganz kleine Wiedergutmachung für den Skiurlaub, für den ausgefallenen Skiurlaub. Sehr schön. Darf ich kurz meine Freunde im Allgäu grüßen? Du darfst jetzt alles hier. Also okay, alles klar. Ich grüße die Kathi, die Claudia und den Yves und der Philipp, der heute Geburtstag hat, was wir eigentlich feiern wollten. Den schicke ich ganz liebe Grüße. Hoffentlich gucken die zu. Ganz sicher gucken. Machen die das? Ja. Schöne Grüße ins Allgäu von mir aus auch. Ist denn da Schnee im Moment, da richtig? Da ist ganz viel Schnee. Ist das wahr? Die gehen auch morgen ganz toll Skifahren. Wo denn genau? Die sind in Kempten. In Kempten? Ja, sie müssen noch ein Stück fahren, aber da wohnen die. Aber du bist nicht richtig sauer jetzt. Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Na toll. Und du kriegst das Buch. Ehrensache. Okay. Tschüss, Vivian. Danke schön. Tschüss. Was ich da wieder angerichtet habe. Lars, 27 Jahre. Ja, hallo? Ja. Stimmt das, Lars? Ja, Lars. Aus Karlsruhe. Schönen guten Morgen, aus Karlsruhe. Ja, aus Karlsruhe. Wir unterhalten uns jetzt, wir beide. Überrascht. Ja, Domian, also ich höre deine Sendung schon... Seit einem Jahr circa kenne ich dich, weil vorher hatte ich noch keine Astra-Schüssel, da konnte ich das auch schlecht hören. Gut, wir haben auch Best 3 im Fernsehen, aber man guckt doch eigentlich eher so die im Süden sind, die Programme, ne? Das hören wir natürlich gar nicht gerne hier. Ja, aber seitdem SWR und so, seitdem es gibt, ich bin gegen Diffusion, da höre ich eigentlich auch viel verstärkter auch WDR unter anderem. So muss es sein. So muss es sein. Ja, genau. Also meine ich auch einen Draht hat zu Nordrhein-Westfalen und okay. So, mein Thema ist also ein ähnliches Thema wie gestern, da ging es ja um... Übersinnliche Phänomene. Sinnliche Phänomene sowas ähnliches habe ich also auch. Und zwar, es ist so, ich bin von Geburt an blind, muss ich sagen. Mhm. Und bei mir ist es so, dass ich eben schon früher immer irgendwie, was weiß ich, bestimmte Hörspiele oder bestimmte Dinge nicht gern gehört habe, weil ganz einfach da kam oder irgendwelche Kindermärchenplatten, weil vor irgendwelchen Geräuschen, vor denen ich eben dann irgendwie, was weiß ich, Angst hatte oder so, da habe ich mich also, da habe ich also gerne Distanz gehalten von diesen ganzen Dingen da. Was waren das für Geräusche, die dir... Zum Beispiel war das Pumuckl und der große Krach, ne? Also so bestimmte Szenen, also zum Beispiel... Nee, gab es da bestimmte Geräusche, die dich in Angst gesetzt haben? Ein besseres Beispiel ist Pumuckl und der Kirschlikör. Das war so eine Serie. Ja, da, da kam dann so, da hat er dann, wenn er dann zu viel getrunken hat und so, dann ging es so, ich sterbe und so auf die Art und Weise. Und das hat ja und manche Geräusche oder auch von auch Liedern in, das war auch schon so in meiner Jugendzeit, war es auch noch so ungefähr, da waren auch so bestimmte Poplieder, was weiß ich, eins von OMD, da waren bestimmte Anfänge, habe ich. Also es gab immer irgendetwas, was dich in Angst versetzt hat. Genau, irgendwie so, so ganz bestimmte. Was hat das mit der heutigen Situation zu tun und dem Thema übersinnliche Phänomene? Bitte? Ich sag, was hat das mit der heutigen Situation zu tun und auch mit dem Thema übersinnliche Phänomene? Ja, also dass eben ich das eben das für Normalsehende wäre das eben, denke ich mir mal, nicht so der Fall gewesen, ne? Also die würden da nicht. Habe ich nicht verstanden. Was? Wann? Die würden was weiß ich eher so Gruselfilme, sag ich mal, oder irgendwie so bestimmte Bilder vielleicht gruselig finden. Ich weiß es nicht, aber ich denke erst mal. Mhm. Ja? Jetzt verstehe ich nicht den Grund deines Anrufes, Lars. Du hast dich auf das gestrige Thema bezogen, ne? Ja, also so ein bisschen vielleicht schon, also denke ich mal. Mhm. Naja, und jedenfalls ist das ja auch, was weiß ich, ich hatte also zum Beispiel auch wirklich Schiss davor gehabt, den Mülleimer, sag ich mal, wenn es heißt, bring mal den Mülleimer raus. Mhm. Und ich war so 6, 7 Jahre alt und dann vor diesem Rascheln und vor diesem Müllgeruchgestank oder so, hat mich, also da habe ich dann so lange gewartet, bis jemand vorbeikam und hat gesagt, kannst du mir mal helfen, mit dem Müll dann so nach rein zu bringen. Ich konnte es zwar schon alleine, aber ich lieg vor dem Rascheln. Ich glaube, wir haben uns beide ein bisschen missverstanden. Ich dachte, du wolltest mir jetzt erzählen, dass du heute auch irgendwie so etwas Übersinnliches erlebst und dich erinnerst an die früheren Kindheitsgeschichten. Du wolltest einfach so aus der Kindheit erzählen, dass du da Angst hattest, ja, weil... Ja, so mehr oder weniger. Ja. Na gut. So, und dann wollte ich noch... ich wollte noch eine Telefonnummer wissen, und zwar von, er hatte angerufen wegen dem Thema Ostalgie, oder er sei ostkrank oder so. Das war mal vor einem Monat, vor 2 Monaten, da hatte er... Ich mache einen Vorschlag, Lars. Das war derjenige, der mit der Ziege auch... Ja, ich weiß, ich erinnere mich, ich mache einen Vorschlag. Wir rufen dich gleich nochmal zurück, und dann kannst du mit der Redaktion, mit dem Wolfram, das noch genau besprechen, und dann können wir dir einen Kontakt herstellen. Ja? Gut. Okay, alles Gute. Okay. Tschüss. Das war's. Tschüss. Matthias, 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen. Hallo. Dein Thema? Mein Thema ist, dass ich in Bosnien war, in der UN-Friedenstruppe. Und... Wann? Naja. Also ich bin vor 4 Wochen wiedergekommen und ich war ein halbes Jahr da. Ja. Und in dem halben Jahr habe ich meinen besten Kumpel verloren, den ich seit dem Kindergarten gut kenne. Wie hast du ihn verloren? Kugelhagel. Mhm. Und das war nicht sehr schön, weil ich lag nur 10 Meter neben ihn. Und da habe ich gesagt, los, weiter geht's, aber er hat mir einfach nicht mehr geantwortet, der war tot. Mhm. War ein ganz schöner Anblick. Und wann war das genau? Das ist jetzt 2,5 Monate her. Und da habe ich auch gesagt, nee, ich will nicht mehr, ich will wieder nach Hause. Aber ich bin erst vor 4 Wochen wiedergekommen. Und mein Problem ist, seitdem ich wieder hier bin, bin ich aggressiv geworden. Mhm. Und wenn ich dann diese Stöpsel von 14 bis 16 Jahren im Bundeswehrklamotten rumlaufen sehe, haben wir so 3 Balken drauf und Kordel um, und dann meinen sie, sie wären die Helden oder so. Mhm. Dann tragen sie Uniform und nehmen es richtig. Dann labern sie, ah, wenn ich einfach zum Bund gehe oder so. Und dann kriege ich voll das Kotzen. Mhm. Kotze mich auch schon der Bahn, oder als wenn ich mit meiner Freundin in der Diskus gehe, dann kommt das am meisten dann auch schon mal wieder so rüber, sagt der eine, ah ja, hier und in Boston, das und das geht dann ab, und dann kriege ich meistens auch ab, weil die waren nie unten. Mhm. Labern einfach, wie es da unten abgeht, weil es im Fernsehen ist. Alles, was sie da unten im Fernsehen zeigen, das die zeigen nur das Beste aus dem Fernsehen. Die wahre Seite zeigen sie gar nicht. Mhm. wirst du denn weiter jetzt in der Bundeswehr? Bist du ein Berufssoldat? Nein, ich habe mich nur für 4 Jahre verpflichtet. Ja. Bin jetzt Unteroffizier. Ja. Bin aber weg von der Bundeswehr. Ich wollte nur meine 4 Jahre machen und gut. Mhm. Also ich bin gleich, wo ich 18 geworden bin, bin ich ja gleich reingegangen zur Bundeswehr. Mhm. Und ja, also gleich. Wie denkst du denn über die momentanen kriegerischen Auseinandersetzungen in Ex-Jugoslawien? Hallo? Matthias? Ist die Leitung weggebrochen? Was machen wir jetzt? Dann machen wir weiter mit Base Basic, 51 Jahre alt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Basic, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Dein Thema. Die Leitung ist auch ganz schlecht. Mensch, was haben wir denn? Das ja, knackt, wo pass auf, mein Thema ist ja dieses heikle Thema über Krieg in Jugoslawien, in Serbien jetzt. Ja. Bist du Serbe, Albaner, Kroate, was bist du? Ich bin Serbe. Du bist Serbe? Ich bin ursprünglich aus Bosnien und ich lebe in Nähe von Belgrad. Ja, und du rufst jetzt aus Belgrad auch an? Nein, ich rufe aus Düsseldorf an. Aus Düsseldorf? Ja. Mhm. Ja, äußere dich, du hast ja, pass auf. Die Sache ist die, bei uns wird geredet über Milosevic, über Krieg, der er verursacht hat, der Schuld für ganze Balkankrise ist. Mhm. Und ich bin ein von den Serben und ich bin der Meinung, dass der Milosevic nur eine Marionette des Systems ist und er ist nicht allein schuld für diese Misere, sondern der ganze Westen mit Milosevic zusammen ist schuld für diese Misere in Jugoslawien. Also du meinst, dass Milosevic eine Marionette des Westens ist? Nein, nicht nur des Westens, nur der Milosevic ist ein Gesprächspartner, der so gelobt wurde von Westen, der angehört wurde jahrelang von Westen, der benutzt wurde, um Jugoslawien kaputt zu machen und dann die ganze Schuld dem Milosevic in die Schuhe reinzuschieben. Was heißt das im Klartext? Was heißt im Klartext, dass in du Klartext nicht... Im Klartext heißt das so. Die haben jetzt einen Schuldigen gesucht. Die haben einen Schuldigen gesucht, den sie damals mit seinem System, Ideen... Also, okay, ich hab verstanden, was du sagen willst. Das heißt im Klartext, dass du das Vorgehen der NATO nicht gutheißt im Moment. Überhaupt nicht. Und ich habe auch einen Vorschlag, wie das zu beenden ist. Da sind wir aber alle gespannt. Ja, zum Beispiel dieser Vorschlag wäre, wir haben ja neulich gehört, dass dieser Krieg 100 Millionen Dollar am Tag kostet. Mhm. Stelle dir mal vor, hat diese komplette Westen, 15, 17 Länder, hätten 1 Million D-Mark für jeden Albaner in die Tasche reingesteckt. Mhm. Dann hätten wir keinen Kuwait in Jugoslawien. Also, ich will dir mal was sagen. Ja. Mich provoziert es unglaublich, dass die Serben, auch die Serben in Deutschland, hinter diesen Faschisten stehen. Du auch. Mich provoziert es unglaublich. Nein, ich sehe, dieser Mann ist verantwortlich seit Jahren, nicht nur seit Ausbruch der Luftangriffe, ist seit Jahren verantwortlich für unermessliches Leid in dieser Region. Das ist ein Schlechter. Und dieser Mann muss wirklich mit allen Mitteln bekämpft werden. Und ja, insofern finde ich es völlig in Ordnung, was im Moment da passiert. Domian, mein zweites Vorschlag. Ja. Stell dir mal vor, jetzt kommt Milosevic am Fernseher und sagt, pass auf, liebe Leute, Sie meinen, ich bin schuld an der ganzen Misere. Mhm. Ich stelle mir, wo wollen Sie mich haben? In Den Haag, in Washington oder in Bonn? Mhm. Und der Milosevic ist morgen früh mit der ersten Maschine in Bonn. Was macht der Westen dann? Ja, er wird nicht in Bonn sein oder wird er nicht in Washington sein? Ja, aber nehmen wir mal an, dass das so passiert. Und das wird jeder vernünftige Vater für seinen Sohn machen und sagen, pass auf, bringen Sie meinen Sohn nicht um, bringen Sie mich um. Nehmen wir mal an, der Milosevic zieht seine Jacke aus und fliegt nach Bonn ja, oder nach Den Haag. Lass uns nicht auf dem Level diskutieren. Er kommt nicht nach Bonn. Es ist völlig absurd, das zu überdenken. Ich habe aber so grob verstanden, dass du auf der Seite der Serben stehst. Nein. Ja, soll ich etwa auf der deutschen Seite stehen? Ja, natürlich. Du musst auf der Seite stehen, die Recht haben und die Menschlichkeit vertreten. Und das ist mit Sicherheit nicht der Misslungen. Die Deutschen haben auch 1941. Ach, wir kommen nicht mit den alten Geschichten. Mit Sicherheit ist das nicht der Herr Milosevic. Mit Sicherheit nicht. Ja, ich rede auch nicht für Milosevic. Ich rede für serbische Volk, Domjan. Warum? Und das solltet ihr in Augen haben. Wir sind ein Volk, der Kultur hat, der älter ist als Deutschland. Es geht ja nicht um das serbische Volk, es geht um diesen Tyrannen. Und was dann nehmt ihr den. Und was dieser Tyrann im Moment anrichtet. Und ich vermisse einfach die Distanzierung auch von Serben in Deutschland gegenüber diesem Vorgehen dieses Gewaltherrschers. Das vermisse ich sehr. Ja, solange die Bomben fallen, Domian, können wir uns nicht distanzieren. Wir haben das verstehe keine ich, Besseren. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist genauso ein bescheuertes Verhalten wie das, was die Deutschen damals... Die Deutschen haben zu Hitler bis zum Schluss gehalten. Ja. Das kann man diesem Volk bis heute vorwerfen. Und irgendwann wird man das den Serben auch vorwerfen. So, darf ich dir mein drittes Anliegen sagen und dann kann man das beenden. Mhm. Pass auf, es geht ja weder um die Albaner, weder um die Serben, noch um die Kroaten, noch um Bosnien. Es geht ja um die Linie. München, Salzburg, Ljubljana, Zagreb, Split, dann kommt Sanjak und dann kommt Kosovo. Also Montenegro wird ja sowieso abgekapselt, ihr arbeitet daran. Und dann kommt Montenegro, kommt Kosovo, Mazedonien ist sowieso NATO drin. Also die Linie zwischen München und Istanbul ist komplett. Da kommt keiner an der Adria vorbei oder im Mittelmeer. Und das will der Amerikaner, der will seine Stützpunkte überall an Adria haben. Im Moment geht es einfach darum, das unermessliche Leid zu stoppen und dass die Menschen wieder zurück in ihre Heimat gehen. Das haben wir ja gestern im Fernsehen gesehen. Ja, dieses ist auch immer noch nicht geklärt. Aber wir belassen es jetzt mal dabei. Ich glaube, dass wir da generell absolut aneinander geraten und ganz andere Auffassungen sind. Du hast deine Meinung geäußert und dann belassen wir es dabei. Ich okay? danke dir dafür, okay. Domian, du warst nett. Ja, okay, tschüss. Tschüss. Übrigens ärgert mich in diesem Zusammenhang unglaublich das Verhalten und das Auftreten von diesem Gysi. Wie er sich als Friedensengel darstellt, wie er dem einzigen in Europa noch verbliebenen Gewaltherrscher, diesem Faschisten, die Hand schüttelt, vorgestern, wir haben es ja gesehen, im Fernsehen, und kein Wort darüber, was für ein unglaubliches Leid von Milosevic ausgeht, und er spielt sich als Friedensengel auf, er, der eine Partei vertritt, die mitverantwortlich war, dass der Prager Frühling brutal niedergeschlagen wurde. Nämlich die SED. Er vertritt die SED, er vertritt die Nachfolge, nämlich die PDS. Das provoziert mich ungeheuer, wie er sich darstellt als Friedensengel und wie er sich als die große Friedenstruppe letztendlich verkauft, er und die PDS. Könnte ich kotzen, ehrlich gesagt. Tanja ist dran, 18 Jahre alt. Hallo? Hallo, Tanja. Hallo, ich habe ein großes Problem. Ja? Ich habe einen Bruder und der hat einen Freund. Also, wir sind beide homosexuell. Mhm. Und die sind jetzt schon seit fünf Jahren zusammen. Mhm. Wie alt ist der Bruder? Mein Bruder? Mhm. 22. Mhm. Und sein Freund ist 24. Und mein Bruder ist jetzt in Köln. Mhm. Auf der Suche nach einer Zivilstelle. Mhm. Und letzten Montag kam sein Freund vorbei und wollte seinen Pullover abholen, den er hier vergessen hatte. Wir haben so einen Schrank zusammen, der wohnt ja schon fast hier. Mhm. Und ich saß in meinem Zimmer und hab mir einen Film angeguckt und er kommt sonst auch an und sagt mal kurz Hallo. Und dann hat er sich zu mir aufs Bett gesetzt und wir haben zusammen den Film angeguckt. Na, und dann ist es zwischen uns zu was gekommen. Zwischen dem homosexuellen Freund deines Bruders? Ja. Und dir? Und mir, ja. Wie ist das denn gekommen? Hast du das forciert oder hat er das forciert? Nee, das kam irgendwie von uns beiden aus. Also ich muss dazu sagen, es lief gerade mein Lieblingsfilm, das letzte ein, und das ist ja so ein süßer Film. Romantik. Ne? Romantik. Ja, ja, das auch. Wir saßen dann so nebeneinander. Ich habe nur so ein kleines Sofa und wir hatten nicht viel Platz. Ist klar. Ja, und dann ist es irgendwie passiert. Ich meine, er hat mich auch in den Arm genommen. Dann musste ich auch anfangen zu weinen. Hat er mich in den Arm genommen und hat er mich getröstet und so. Mädchen weinen, wenn sie das Einhorn sehen, im Fernsehen. Ja, ja. Und dann ist es zwischen uns so passiert. Wir haben uns in die Augen geguckt und haben wir uns geküsst. Und ich weiß es nicht. Habt ihr richtig miteinander geschlafen? Mhm. Und du? Ja, das Dumme ist nicht nur einmal, sondern mehrmals. Wir treffen uns jetzt, wir haben uns seit Montag jetzt regelmäßig getroffen, aber also er wusste bis dahin selbst nicht, dass er bisexuell ist. Also er wusste schon vom ersten Augenblick in der Pubertät, dass er schwul ist. Und ja, und dann plötzlich das mit mir. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wie es jetzt mit ihm weitergehen soll und wie es jetzt mit ihm also die sind ja, Bruder weitergeht. Die beiden sind ja nun lange schon zusammen, ne? Und 4 Jahre ist auch in der Zeit eine lange Zeit, ne? Wenn man von 18 bis 22 zusammen ist. Würdest du nun sagen, dass du in ihn wirklich verliebt jetzt bist? Ja. Er in dich auch? Ja, das weiß ich eben nicht. Also ich habe ihm meine Liebe gestanden sozusagen, als wir Eis essen waren, aber also er hat darauf keine konkrete Antwort gegeben. Er ist meinen Fragen ausgewichen und hat immer was anderes gesagt und so. Und ich meine, ich weiß, dass er mich mag. Wir hatten von Anfang an so ein kumpelhaftes Verhältnis. Dein Bruder weiß aber noch nichts davon. Mein Bruder weiß noch nichts davon. Der ist ja seit letzter Woche weg. Wann hast du das letzte Mal mit ihm geschlafen? Oh, das glaube ich war gestern. Haben wir uns das letzte Mal gesehen. Also ich glaube schon, dass er mich mag. Aber ob er mich liebt, das weiß ich eben nicht. Und ich weiß noch nicht, wie groß jetzt seine Liebe noch zu meinem Bruder ist. Ja, darüber habt ihr auch nicht gesprochen. Nee. Also, ich wollte das Thema mal anschneiden, aber ich wollte die Stimmung nicht kaputt machen. Und zu meinem Bruder habe ich dann auch ein ganz gutes Verhältnis. Ja, also ganz, ganz wichtig, Tanja, finde ich, ist erstmal zu klären für dich oder rauszubekommen, was der Junge für dich empfindet. Ob der wirklich jetzt verliebt ist in dich. Und dann ist herauszukriegen, wie seine Gefühle zu deinem Bruder sind. Ja. Ne, damit du da ein bisschen Klarheit reinbekommst. Bei ihm ist es das ja jetzt so, dass er jetzt entdeckt hat, dass er bisexuell ist. Er weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll. Er mag mich schon, aber er mag ja auch meinen Bruder. Ja, und deswegen, meine Frage ist ja, wen liebt er im Moment? Ja. Liebt er dich vielleicht jetzt doch mehr als deinen Bruder? Und dann, das gilt erstmal für dich zu klären. Und dann musst du schon sehen, dass etwas passiert, ne? Dass entweder die beiden sich trennen. Du kannst das ja nicht so parallel nebenher laufen lassen. Du betrügst ja deinen Bruder wirklich von oben bis unten und das ist ja eine schlimme Sache. Wahrscheinlich hast du auch ein sehr schlechtes Gewissen dem Bruder gegenüber. Ja. Ich finde, du musst jetzt erstmal mit dem Burschen reden. Der muss dir mal ein bisschen erklären, was mit ihm los ist und was er sich auch vorstellt. Wie er zu dir steht, ob er sich sogar eine Beziehung mit dir vorstellen kann. Also das kann er, das hat er mir erzählt. Und dann muss irgendwann auch die Frage aufgeworfen werden, wann trennst du dich? Willst du dich trennen von meinem Bruder? Dass er weniger. Unser Verhältnis hat sich seit Jahren so gut aufgebaut. Er ist einfach, also mein allernächster Ansprechpartner. Das ist wie meine beste Freundin, mein Bruder. Nein, ich meine nicht, dass du dich trennst von dem Bruder, sondern dass der Freund sich von deinem Bruder trennt. Ach so. Ne? Über kurz oder lang. Oder du musst wieder einen Rückzieher machen, weil du kannst ja nicht in dieser parallelen Lügenwelt leben. Ich weiß nicht. Also, erster Schritt. Du musst mit dem richtig offen reden. Du musst den fragen, was er für dich empfindet. Du musst ihn fragen, was er für deinen Bruder noch empfindet. Und ob er bereit wäre, auch die Beziehung zu beenden zu deinem Bruder. Und vielleicht mit dir zusammen sein. Du musst dir erstmal ein bisschen was in die Hand kriegen an Informationen auch. Bevor du dich auch richtig entscheidest und da vielleicht noch mehr investierst in diese ganze Geschichte. Ist schon schlimm genug und kompliziert genug, in was du da reingeraten bist. Ja. Ne? Wann siehst du ihn denn wieder? Morgen? Übermorgen? Ja, morgen wollte er noch mal kurz herbeikommen. Ja, dann wird nicht miteinander geschlafen, ne, sondern mal richtig gut miteinander geredet. Und dann müssen wir weitersehen. Ja. Bring da Klarheit in dein Leben. Das bist du auch deinem Bruder schuldig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Tanja, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über was auch immer, was ganz Privates, was Gesellschaftliches, das ist die Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Kerstin, 17 Jahre alt. Kerstin? Ja, hallo. Hallo Kerstin, guten Morgen. Morgen. Dein Thema, weswegen hast du angerufen? Na, ich habe meinen mittleren Freund verloren. Einen sehr guten Freund. Was ist passiert? Er hat sich umgebracht. Wie alt war er? 17. So alt wie du? Ja. Wie hat er sich umgebracht? Er ist vom Hochhaus gesprungen. Warst du ein sehr guter Freund von dir? Er war wie ein Bruder. Es ist aber, ihr wart nicht zusammen, ihr beiden? Nein. Er war mit meiner besten Freundin zusammen. Hast du irgendeine Ahnung, weswegen er das gemacht hat? Und es gab halt Probleme. Welche Probleme? Ja, Probleme. Also, seine Freundin hat Probleme gehabt und er hat zu ihr gehalten. Welche Probleme hatte die Freundin? Das ist eine lange Geschichte. Sag mal nur ein Stichwort, so, damit ich das ein bisschen einordnen kann. Ja, sie hat zu Hause Scheiß gebaut, wie die Eltern im Urlaub waren. Was hat sie gemacht? Ja, sie hat einen Freund zu sich eingeladen und später halt haben sie halt die Wohnung irgendwie demoliert und haben 15.000 Mark geklaut. Mhm. Ja. Aber diese Scheiße hat ja die Freundin gebaut, nicht er. Er war dabei. Hat er das Haus mitdemoliert? Er hat mitgemacht, ja. Mhm. Und haben die beiden deshalb auch Stress miteinander bekommen dann? Nein. In der Beziehung? Nein, die haben immer zusammengehalten. Mhm. Hat er denn einen Abschiedsbrief hinterlassen? Keine Ahnung. Ich bekomme keine Auskünfte darüber. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Sie sagt niemand was sagen. Ich weiß auch nicht so genau was. Aber es ist doch deine beste Freundin. Ja. Von meiner Freundin weiß ich nur, dass sie jetzt halt weggefahren wurde. Weggefahren wurde? Von wem? Vom Jugendamt. Wohin? Keine Ahnung. Soll halt weit weg sein. Also du hast mit deiner Freundin über dieses Unglück noch gar nicht sprechen können. Ich hab's von ihr erfahren, gestern. Da hat sie mir gesagt, dass er halt vom Hochhaus gesprungen ist. Mhm. Und da war auch schon gleich die Betreuerin vom Jugendamt, hat auch gleich gemeint, ja, wir müssen gehen. Dann sind sie auch gegangen. Und sonst hast du gar keine Informationen bekommen seit gestern von irgendjemand anderem? Nein, ich hab halt, also ich bin ehrlich, ich hab ihr das halt auch nicht so gut glauben können. Deswegen hab ich halt... Was hast du ihr nicht glauben können? Ich hab's ihr nicht geglaubt, weil er war nicht so ein Typ, der halt sowas denken tut. Und woher weißt du jetzt, dass es doch stimmt? Ich hab bei seiner Mutter angerufen und hab gefragt, ob er da ist. Und da hat sie halt gemeint, Mensch, der ist tot und hat ihn aufgelegt. Mhm. Aber du hast sonst mit niemandem geredet, der noch aus einem Bekanntenkreis irgendwas wüsste? Mhm. Das heißt, du hast nur einmal kurz mit der Mutter geredet und einmal kurz mit deiner Freundin. Mehr weißt du nicht. Mehr weiß ich nicht. Was für ein Gefühl hast du jetzt? Wie geht es dir? Ziemlich dreckig. Mhm. Es ist auch so schlimm, ne, wenn man gar nicht reden kann und auch keine Informationen bekommt. Ne? Ja. Weißt du, wo er das gemacht hat? Irgendwo in Frankfurt. Aber es ist alles so dubios für mich. Das Mädchen hatte Schwierigkeiten zu Hause. Er hat zu ihr gehalten, aber er bringt sich um. Da muss doch noch eine viel größere Geschichte noch irgendwie hinter sein. Ja, am Montag waren sie bei mir gewesen, für eine Nacht. Und da habe ich halt so mit ihnen geredet und habe halt auch gemeint, es wäre besser, wenn ihr halt nach Hause geht. Mhm. Das haben sie auch versprochen gehabt. Ja, am Dienstag sind sie halt nach Hause gefahren. Also nach Hause zu den Eltern der Freundin? Ja. Mhm. Und dann seitdem habe ich auch nichts mehr von denen gehört. Mhm. Nur 2 Tage später habe ich dann die Freundin gesehen. Mhm. Also da stellen sich Fragen über Fragen für mich jetzt. Und ich bin auch ganz, ganz ratlos und hilflos, weil du weißt ja auch nichts. Und du hast auch gar keine andere Idee, weswegen er das vielleicht gemacht haben könnte. Meinst du, es war nur diese Geschichte, der Konflikt mit den Schwiegereltern, in Anführungszeichen, oder war da noch irgendwas anderes mit dem Spiel? Zum Teil war es, denke ich mal, auch, dass sie sich halt trennen mussten. Wegen der Eltern? Weil sie es verboten hatten. Mhm. Und dass er das nicht verkraftet hat? Das haben beide nicht verkraftet, weil es war halt eine perfekte Beziehung. Kennst du denn die Mutter ein bisschen näher? Ja, auch nicht so doll. Die Mutter kenne ich gar nicht. Gar nicht, Ich kenne ihn ja auch noch nicht so lange. Aber du hast gerade gesagt, es war wie ein Bruder für dich. Ja, es hat sich mir jetzt dazu ergeben. Wir haben jeden Tag zusammen abgehauen, der Klick und so. Mhm. Und eine gemeinsame irgendwie so Begegnungsstätte, Schule habt ihr auch nicht, dass ihr euch in der Schule oft begegnet, das auch nicht. Nein, wir hatten nur gemeinsam Kantes Kreis. Sehr schlimm. Also ich finde es schlimm, weil du nichts weißt und du nicht reden kannst und mit niemandem, der dein Leiter mit dir teilen kann. Also kein Bekannter, kein gemeinsamer Bekannter da ist. Das ist sehr traurig. Carsten, ich möchte gerne vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin jetzt ein paar Worte sprichst. Mhm. Machen wir das so, dann leg mal bitte auf und die Elke ruft dich gleich zurück. Okay. Ja? Okay, dann das machen wir so und ich verabschiede mich von dir und ja, ich wünsche dir einfach nur viel, viel Kraft für die nächste Zeit. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 3 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr, 10 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute haben wir eine offene Telefonrunde und das heißt, ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. So, und bevor wir jetzt weitermachen, eine ganz kleine Postecke. Ihr erinnert euch vielleicht, vor der Osterpause bekamen wir immer wieder sehr nette und schöne Faxe mit Aktfotos drauf. Und ein Aktfoto wurde uns immer wieder gefaxt von Niki, der 24-jährigen Niki. Und Niki hat uns ein weiteres Mal diesmal geschrieben und ein Päckchen geschickt. Und da steht drin, also in dem Brief hier, hallo Domian, wie versprochen schicke ich dir hiermit das Original Foto. Und ich hoffe, es gefällt dir. Den Rahmen habe ich dir extra dazu geschickt, damit ihr es aufhängen könnt, so als kleiner Hingucker für zwischendurch. Und euch, den Fernsehzuschauern, möchte ich das natürlich nicht vorenthalten. Das hier ist mein treuer Fan. Mein treuer Fan Niki. Könnt ihr das gut sehen? Die Radiozuhörer sind jetzt ein bisschen, stehen jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Es ist ein sehr schönes Foto von einer nackten Frau, die auf einem neuen Parkettboden sitzt. Ich finde dieses Foto sehr schön. Es bekommt einen Ehrenplatz hier bei uns in der Redaktion. Und immer, wenn wir müde sind und wenn wir schlecht drauf sind, wenn wir ein bisschen abgeschlafft sind, dann werden wir uns hier dieses wunderbare Foto angucken. Ich danke dir sehr herzlich, Niki. Niki aus irgendwo aus Bayern. Ja, so sind die Bayerinnen. Bayer, die bayerischen Frauen. Aus Bayern, aus tiefstem Bayern. Wir bleiben bei dem Thema. Nur hatte ich ja neulich auch gesagt, ich hätte gerne mal ein paar Aktfotos von Männern, nachdem ich immer so schöne Fotos von Frauen bekomme, über die ich mich natürlich sehr freue. Daraufhin schreibt uns gleich Tommy, auch aus Bayern, die bayerischen Menschen sind sehr zeigefreudig. Hallo Domian, bei deiner Sendung am Montag, 12. April, hast du ja die Aktfotos von Männern gewünscht. Mein Beitrag besteht aus einem selbstgestochenen Tattoo im intimen Grenzbereich. Und das ist wirklich sehr schön. Dieses Foto zeigt ein Tattoo, das ist so ein mythologisch-chinesischer Kopf, dessen Mund auf ist. Und aus dem Mund kommt nicht eine Zunge, sondern ein Penis heraus. Und dieses ganze Gemälde hat Tommy sich tätowieren lassen, genau zwischen Penis und Bauchnabel. Und ich zeige das jetzt mir in der Kamera. Könnt ihr das so ungefähr erkennen? Ja, so viel kann man nicht erkennen, aber es ist sehr schön. Und hinten schreibt er noch drauf, PS, war leider nicht als Intimfoto gedacht, sonst wäre er natürlich ganz zu sehen, inklusive Brustwarzenpiercing. Dennoch habe ich mich sehr gefreut. Auch ein schönes Foto. Aber es könnte noch ein bisschen mehr Akt sein bei den ganzen Sachen. Ein Brief aus Kornwestheim von Markus. Ein sehr hübscher junger Mann, der auf seinem Briefkopf auch sein Foto abgebildet hat. Und er schreibt, hallo Domian, in deinem Buch Jenseits der Scham, welches du gemeinsam mit Heller von Sinnen gemacht hast, habe ich von deinem Parfümproblem gelesen, das es dein Lieblingsparfüm nicht mehr zu kaufen gibt. Ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein. Und irgendwo muss man doch Smalto, so heißt es, Francesco Smalto, auftragen können. Übers Internet begann ich zu suchen. Ich habe aber in ganz Deutschland tatsächlich keine Bezugsquelle gefunden. Erst in Frankreich wurde ich fündig. Und die heißen Adressen findest du in der Anlage. Und der Markus hat mir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Adressen in Frankreich, alle in Paris und eine Adresse in Milano geschickt, wo man Francesco Smalto kaufen kann. Ich bin schon dabei, mir da was zu bestellen und freue mich sehr über diesen Hinweis. So, jetzt noch ein Satz zu Jenseits der Scham. Hella von Sinn und ich haben in meiner Osterpause, als ich hier nicht im Fernsehen war, eine kleine Lesetournee gemacht durch Norddeutschland und auch hier durch Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte mich mal an dieser Stelle für diesen fulminanten Erfolg bei euch bedanken. Nämlich dafür, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Überall, wo wir aufgetreten sind, war wirklich gut was los. Und die Krone aufs Ganze wurde gesetzt in Dortmund. In Dortmund sind sage und schreibe 1500 Leute gekommen, um Hella von Sinn zu sehen, um mich zu sehen, um zu hören, was ihr aus dem Buch vorlesen. Ich danke euch sehr herzlich und wir überlegen das nochmal zu machen, vielleicht auch nach Süddeutschland, Ostdeutschland und wenn, dann halte ich euch auf dem Laufenden. So, es geht weiter mit Maria und Maria ist 51 Jahre alt. Ja. Maria, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich du oder sie muss sie sagen? Du musst du sagen. Gut. Ja. Ach, Domian, mir ist ganz wundersam ums Herz. Was ist los? Ja, also, ich bin 51 Jahre, ich war verheiratet. Mein Mann ist vor 10 Jahren verstorben, ganz plötzlich. Mhm. Wir hatten auch eine gute, sehr gute Ehe. Und ich habe mir gedacht, so, jetzt wirst du nie mehr einen Mann lieben können. Mhm. Ne? Und dann konnte ich abends, nachts mal nicht schlafen. Und da habe ich Fernseher angemacht. Mhm. Und da habe ich sie gesehen. Wen hast du gesehen? Da habe ich dich gesehen. Du hast mich gesehen. Ich dachte, du hättest sie, eine Frau, gesehen. Nein, nein. Da habe ich dich gesehen. Ja. Und da habe ich mich sofort in dich verliebt. Bitte sei nicht böse. Nein. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Domian. Und da habe ich mich sofort in dich verliebt. Ist das wahr? Wann war das denn, als du mich zum ersten Mal gesehen hast? Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren? Ja, ich sehe jede Nacht die Sendung. Maria, und seit 3 Jahren bist du in mich verliebt? Ja, aber wie, weißt du, was ich machen würde? Na. Wenn ich dir mal begegnen würde, ja. Ne? Dann würde ich dich ganz fest an mein Herz drücken und einen dicken Kuss auf die Wange geben. Wie nett, wie nett. Wie aber nett auch. Ich hab sie sehr, sehr, sehr lieb. Das Du geht ja schlecht über die Lippen, ne? Bitte? Das Du geht dir nicht so gut über die Lippen. Ja, ja, das ist es, ja. Aber ist ja ganz normal mit dem Du. Ja. Ich hatte die Courage gepackt. Und jetzt mal anzurufen, das war sehr mutig von dir. Ja, ich habe mir Courage gepackt. Ja. Weil ich hörte gestern, dass ein Herr sagte, er findet dich süß. Hat ein Herr gestern gesagt, ja, stimmt. Ja. Und da habe ich gesagt, dann kann ich ja auch sagen, Domian, ich finde dich super, super liebenswert. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt und bin jetzt auch ein bisschen verlegen, wie du merkst. Ja. Aber ich hoffe, dass das nicht so ein richtig tiefes Verliebtsein ist, weil mit uns beiden gibt das ja nichts. Nee, das bleibt platonisch. Ja, genau. Aber dass es so ein nettes Gefühl ist, so zwischen dir und dem Fernseher und mir. Tut gut, ne? Tut gut, ja. Ja, und ich gucke jede Nacht. Ja. Und wenn ich dich gesehen habe, dann kann ich ganz ruhig einschlafen. Ich bin ja heute in Spendierlaune. Maria, hast du denn unser Buch schon? Nein, leider nicht. Jenseits? Ich hab dich auch gesehen mit der Hella von Sinnen im Kochstudio. Ja, bei Vox, ne, genau. Ja, ja. So, Maria, jetzt kriegst du aber ein ganz brandfrisch gedrucktes Exemplar Jenseits der Scham, Hella von Sinnen, Jürgen Domian, zugeschickt. Schön. Mit einer ganz lieben Widmung von mir. Ja. Und, mir wird ganz warm. Das müssen wir jetzt machen, das ist ganz klar. Ja. Und ich denke demnächst immer, wenn ich jetzt hier anfange in der Sendung, denke ich immer, die Maria guckt jetzt zu. Ja, ne? Ja, das mache ich. Ist ja auch jeden Abend so, ne? Ja. Und wenn ich dann Urlaub habe, ist ein bisschen doof, ne? Ja, nur dann, na ja. Dann muss man sich anders beschäftigen. Ja. Ja. Aber ich find dich einfach wunderbar. Maria, sag mir doch mal, bist du Hausfrau? Arbeitest du noch oder was machst du? Nein, ich arbeite nicht mehr. Ich habe als Altenpflegerin gearbeitet. Ja. 10 Jahre hier bei uns in Hürth im Altenheim. Aha. Aber dann nicht mehr. Dann mein Mann verstarb nicht mehr. Weißt du, was ich dir wünsche? Du bist so eine nette Frau. Ich wünsche dir wirklich, dass du doch noch bald einen auch so netten Partner findest. Ja, das wäre was. Das wäre was. Naja, nee. Aber so der Wunsch ist doch schon da bestimmt, ne? Du bist ja erst 51. Ja, ja. Da liegen ja noch 30, 40 Jahre vor dir, Mensch. Und dabei noch am Rosenmontag geboren. Aber Rose, ein Karnevalsmädchen. Ja. Mann. Meinen Sie, was ich... Ich bin ganz glücklich. Ich bin richtig glücklich. Also kein Kind von Traurigkeit. Nein, das nicht. Feierst du den Karneval jedes Jahr auch? Ja, ja, ja. Gehst du schon so ein bisschen auf Jück? Ich habe immer Geburtstagsgäste da und ja, alles. Ne? Aber gehst du auch raus in die Kneipen, auf die Straße? Nein. Das nicht? Nein. Also zum Rosenmontag? Das nicht mehr. Das habe ich früher mal gemacht. Mhm. Bin ganz früher in die Bütt gegangen. Ist das wahr? Und hast selbst was vorgetragen? Ja. Ja. Das kann ich. Das glaube ich, dass du das kannst. Du wirkst auch ziemlich pfiffig. Weißt du was, mein Mann, ich habe ihn besucht in Köln, in der Lindenburg. Ja. Ist er ja verstorben. Habe ich ihn besucht. Und er hat nie in den Jahren gesagt, ich hab dich lieb. Mhm. Und da sagte er zu mir, komm mal ein bisschen näher zu mir. Mhm. Ne? Und da habe ich gedacht, ah, jetzt sagt er dir was. Was ich vielleicht noch nicht wusste, ne? Ich hab ganz andere. Da sagte er zu mir, Maria, wenn ich dich nicht geheiratet hätte, dann wäre mein Leben halb so schön gewesen. Was für ein toller Satz. Das war doch wunderschön. Das war ein wunderschöner Satz. Was hätte er Schöneres dir sagen können? Gar nichts Schöneres. Gar nichts Schöneres, nee. Nur ist das auch schon 10 Jahre her. Ja. 10 Jahre. Gut 10 Jahre. Liebe Maria. Also, du kriegst von mir ein Buch. Ja, da freue ich mich. Ich denke jeden Abend, wenn ich hier guten Tag sage, denke ich an dich, dass du vor der Glotze sitzt und mich anguckst. Ja, ich sehe immer deinen schönen Mund. Ja. Ich verliebe mich, habe mich in deinen Mund verliebt. So schöne, schmale, schöne Lippen. Das sehe ich so gern. Und dann das Lächeln. Ja. Und letztens hatten sie mal so ein buntes Hemd an. Ja, ein ganz buntes. Oh, da hätte ich sie am liebsten aus dem Fernsehen genommen. Obwohl viele Leute fanden das Hemd ganz, ganz doof. Gar nicht. Nee, das war wunderschön. Ja, da muss ich das ja für dich demnächst mal, wenn es ein bisschen wärmer draußen ist, wieder mal anziehen. Ja. Das mache ich dann extra für dich. Ja. Darf ich mich auch nochmal melden? So? Ach, na, immer. Kann man immer. Immer. Ja. Jetzt schnell meine Freundin von Hürth grüßen. Ach, darfst du ganz auch? Ganz kurz, bitte. Ja, klar. Emmy, ich grüße dich. Ich habe meinen Schatz am Apparat. So, liebe Maria, du bist eine super nette Frau. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Ja, danke. Und vielleicht bleiben wir auch ein bisschen in Kontakt miteinander. Und ich mag die Hella von Sinnen übrigens auch sehr gerne. Das ist eine nette Frau, ne? Ja, ja. Ja. Also, ich muss noch was hier stehen. Ja. Ich könnte mit einer Frau genauso zärtlich sein wie mit einem Mann. Ach, siehst du. Hast du das früher auch schon so empfunden oder jetzt erst so in der letzten Zeit? Nee, erst jetzt in den letzten Jahren. Was alles so in einem drin ist, ne? Ja. Ja. Also. Liebe Maria. Und gestern Abend vergangene Nacht, gestern, hätte ich auch ein schönes Thema gehabt. Aber ich konnte nicht so richtig zurechtkommen. Ja. Aber jetzt haben wir beide uns unterhalten und das ist schon viel wert und darüber freue ich mich sehr. Alles Gute, meine Liebe, von ganzem Herzen. Ja, wünsche ich dir auch. Bis und bleib gesund. Du auch. Bis und du immer so schön lächeln. Ja. Maria, mach's gut. Tschüss. Ja, tschö, Domian. Tschö. Alles Gute. Tschüss. Tschö. Wie nett, wie nett. Wie nett. Erik, 33 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Erik. Was ist dein Thema? Ja, vorgestern Abend hatte als letzte eine Frau angerufen, die sich sehr genutzt fühlte und war so in einen Mann verliebt und Er benutzt sie eigentlich nur. Mhm, ich erinnere mich. Also sexuell. Mhm. Erinnert sich dran, ne? Mhm. Das war die Telefonsexerin, ne? Oh, das weiß ich nicht so ganz genau. Ich konnte nicht ganz genau hin. Ja, die war von Beruf an so einem Telefonsexdienstanbieter arbeitete die. Ja, das ist auch wurscht. Ja, ich war am Streichen so. Das war ein bisschen schwer, alles restlos mitzukriegen. Ja. Auf jeden Fall ist die Sache, dass ich habe auch so eine Beziehung. Und das läuft also auch schon über Jahre hinweg. Und ich benutze diese Frau also auch nur, ne? Mhm. Und was heißt denn benutzen? Das, ja, immer wenn ich scharf bin und gerade nichts anderes habe, dann gehe ich halt zu ihr. Ne? Ja. Das ist also so, Benutzt sie dich denn auch? Ist das beruht nein. Das? Nein. Nein. Also die ist in dich verknallt, oder was? Die würde gerne mehr. Ja, ich denke, mit der Zeit jetzt hat sich das geändert, so, ne? Da ich auch so versuche, das zu beenden, ne? Das ist irgendwie, das mag komisch klingen, aber das ist gar nicht so einfach für mich, ne? Wie viele Jahre geht das schon so? Oh, 7, 8, 9, das kann ich nicht so genau sagen. So lange? Also schon ziemlich lange, ja. Und wie oft siehst du sie? Seht ihr euch? Das ist von Zeit zu Zeit verschieden. Also wenn ich eine Beziehung habe, dann überhaupt nicht. Ne? Mhm. Also absolut nicht. Also ich bin irgendwie kein Fremdgänger oder so. Mhm. Mhm. Aber wenn du keine Beziehung hast und du scharf bist, dann klingelst du an und kannst auch nachts um 2 noch hinfahren. Ja, das ist egal wann. Auch mitten in der Nacht oder so. Ja, lebt sie alleine? Ja, ja, großteils. Ab und zu hat sie Beziehungen oder so. Und wenn sie eine Beziehung hat, lässt sie dich trotzdem ran? Das ist verschieden. Das ist ganz selten, dass es mal nicht ist. Ne? Mhm. Also ich kriege sie immer rum. Ne? Mhm. So, jetzt aber nochmal die Frage, was empfindet denn diese Frau für dich und wie äußert sie? Was empfindet diese Frau für dich? Ja, ich denke, dass ich, also anfangs war es auf jeden Fall, war sie tierisch in mich verknallt. Mhm. Und das ist auch jahrelang so gewesen. Und mittlerweile ist es so, dass ich ihr auch versuche, so seit längerer Zeit klarzumachen, dass ich sie wirklich nur benutzt habe. Ne? Also dass klar, mir irgendwo, ich habe dann komischerweise nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil obwohl ich normalerweise nicht der Mensch dazu bin, ne? Mhm. Also ich stelle mir das dann so vor, dass ihr dann eure, ich sag's jetzt mal ganz despektierlich und salopp, eure Nummer schiebt und dann bist du wieder weg aus der Wohnung. Ja. Ist das so? Ja, oder ich schlafe noch und bist dann morgens los. Mhm. Wieso hast du ihr das denn damals ganz am Anfang nicht gesagt, dass du nicht in sie verliebt bist? Aus taktischen Gründen? Ganz am Anfang hatte ich ihr das gesagt, aber irgendwie habe ich das ein, zwei Mal gesagt und das schien sie irgendwie nicht großartig zu interessieren und dann habe ich das nie wieder erwähnt. Leidet die Frau darunter, dass du sie nicht liebst und sie nur sexuell benutzt? Ich denke anfangs ja, auf jeden Fall. Und jetzt? Mittlerweile scheint sie damit ganz gut klarzukommen, so dass das einfach von mir nicht so da war und ja, das also kein, das so akzeptiert, wie es war, ne? Ja, aber dann, das heißt doch dann wiederum, dass sie auch dich nur als sexuellen Partner sieht und nichts weiter, wenn sie sich damit dann einverstanden erklärt hat und sie offensichtlich keinen Leidensdruck hat. Ja, die Sache ist aber auch so, dass ich auf sie zugegangen bin und habe ihr klargemacht, dass ich sie also wirklich nur benutzt habe. Mhm. Und was hat sie darauf gesagt? Das hat sie erstmal vollkommen fertig gemacht, so, ne? Weil ich einfach... Das hat sie nicht gemerkt? Das hat sie 9 Jahre lang nicht gemerkt, dass sie nur benutzt wurde? Das ist aber auch eine komische Frau. Ja, nicht gemerkt. Natürlich merkt eine Frau, das ist ganz klar. Das merkt jeder Mensch eigentlich. Aber man kann sich nicht unbedingt dagegen wehren. Nicht einfach so, nicht von sich selbst heraus. Das hängt vielleicht auch mit der Lebenssituation zusammen. Ich meine, sie war geschieden mit von ihrem Mann. Sie hat einen total schlechten Mann gehabt und so weiter und so fort. Also hast du die Frau schon ausgenutzt, ne? Nicht nur benutzt, sondern auch ausgenutzt, auch ihre Gefühlssituation ausgenutzt. Ja, aber das war eigentlich nicht unbedingt meine Absicht. Ne? Mhm. So, wie ist denn jetzt der Stand der Dinge im Moment? Ja, der Stand der Dinge ist jetzt so, dass das mittlerweile so auf Gegenseitigkeit eher beruht. Ne? Mhm. Aber das ist auch ein ganzes Stück Arbeit gewesen. Ne? Aber dann ist doch alles in Ordnung. Ja, mittlerweile ist es okay. Nee, weil du gerade gesagt hast, du bist dabei, dich davon zurückzuziehen. Ja, wenn wir jetzt irgendwie ins Bett gehen, dann halt machen wir das, weil wir das beide wollen, ne? Ja, ist doch toll. Und, aber auch ohne eine Beziehung zu haben, ne? Mhm. Aber genau, aber wieso willst du dich dann zurückziehen? Nein, von diesem Benutzen, weil ich zwischendurch doch immer wieder das Gefühl habe, dass das doch eher eher so eine Sache ist, dass ich sie benutze und sie nicht benutzen lässt. Und ich möchte aber, das aber auch nicht. Nachdem du das denn nochmal ausgesprochen hast, meinst du, dass sich das jetzt wieder eingerenkt hat? Ja, ich denke, dass das jetzt langsam so... Ja. Dann ist es ja in Ordnung. Was problematisierst du das noch? Wenn ja, schon. Nein. Das ist eigentlich eher eine Reaktion auf den Anruf von der Frau, die halt vor zwei Tagen kam. Ja, nach dem Motto, das hab ich auch mal so gemacht. Der ich also definitiv sagen wollte, wenn der Mann sich so verhält, dann entweder mit einem Gespräch klare Fronten schaffen oder halt den Mann einfach, ja... Tschüss sagen. Ja, genau, das sehe ich auch so. Und wenn aber beide sich darauf einigen, dass sie eine reine Sexbeziehung haben, ist es ja in Ordnung, ne? Da kann man nichts gegen sagen. Okay, bei euch ist es klar und du hast weiter deine Sexbeziehung. Rufst du sie heute noch an? Nee. Ja, ich habe eine neue Beziehung. Also dann ist alles klar. Daher, ja. Erik, alles Gute. Ja, dir auch. Bis dann mal. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao. Rita, 42 Jahre alt. Ja, hallo? Ja, schönen guten Morgen, Rita. Morgen. Dein Thema. Ja, wo soll ich anfangen? Ich war 17, 18 Jahre verheiratet. Habe auch eine Tochter, die ist jetzt 19. Und mein Mann, der ist... Rita, gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Ja, gut, okay. Hört dich schlecht. Mein Mann, der ist... verstorben vor anderthalb Jahren oder zwei sind schon fast. Aber die Beziehung, die war zum Schluss auch schon ziemlich kaputt. Er hat ziemlich viel getrunken und ja, ich habe dann auch zwischendurch irgendwelche Beziehungen gehabt und immer mit irgendwelchen jüngeren Typen und na, das hat eben nie sehr lange gehalten. Oft waren es auch nur irgendwelche One-Night-Stands und na, im Moment habe ich... Du redest noch von der Zeit, als dein Mann lebte. Ja, und auch danach. Da ging es dann auch weiter. Da waren viele Bekanntschaften nur für eine Nacht. Und ja, jetzt habe ich Karneval jemanden kennengelernt, der ist halb so alt wie ich. Der hat aber auch eine Freundin. Und ja, irgendwie war das unheimlich toll. Also ich habe gedacht, Mensch... Sowas hast du noch nie kennengelernt. Hab ich auch noch nicht. Wie alt ist der? 21. 21? Ja. Also ich kann auch mit Älteren nichts anfangen. Ich gehe mit meiner Tochter in die Disco und fühle mich eigentlich auch so... Ist auch okay. Ist auch letztendlich okay. Ja, aber es ist trotzdem irgendwie... die Männer... In dem Alter, die denken sich dann, na gut, mit der kannst du mal ins Bett gehen. Also du hast jetzt jemanden kennengelernt, den du richtig toll findest, der hat auch eine Freundin und du würdest gerne mit dem eine Beziehung aufbauen. Nicht unbedingt. Sondern? Ich möchte eigentlich so keine feste Beziehung mehr. Also ich möchte auch keinen mehr heiraten oder mit jemandem zusammenziehen oder so. Ich habe da eigentlich die Nase von voll. Mir reicht das eigentlich, wenn er eine Freundin hat. Er hat mich auch nie spüren lassen, dass er eine Freundin hat. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt, ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub und ich bin am Sonntag wiedergekommen und seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Seit Sonntag. Hast du ihn angerufen? Ja. Und? Ja, ich habe ihn eben nochmal angerufen. Ich habe es einfach nicht mehr ertragen. Weil er wollte mich eigentlich heute anrufen. Er war eigentlich da in der Beziehung. Was sagt er? Ziemlich zuverlässig. Ja, er war ganz gut drauf. Er war wohl irgendwo in der Kneipe und er hat keine Zeit und er muss viel arbeiten und so weiter. Und er hatte ein schlechtes Gewissen, dass er mich heute nicht angerufen hat. Klingt nicht nach so großem Interesse, ne? Nein. Zumal er mir vorm Urlaub gesagt hat, wüsste gar nicht, was er machen sollte. Jetzt wäre ich zwei Wochen weg und... Habt ihr jetzt ein Treffen ausgemacht zumindest? Kein festes. Vielleicht heute Abend. Aber er wollte mich anrufen und vielleicht vorbeikommen. Klingt nicht sehr dolle. Nein, klingt nicht sehr dolle. Wenn du den jetzt triffst, die nächsten Tage, musst du den auch ein bisschen nageln. Und ihn fragen, was er will, ob er auch ein Interesse hat. Und dann musst du die Wahrheit auch schlucken können. Ja, ich weiß. Ich habe ihn da auch schon irgendwie drauf angesprochen und auch gesagt, was wer weiß, ob wir uns überhaupt noch sehen und so. Ja, dann sagt er, ich hoffe doch. Und also Rita, zumindest hab den Mut, ihn klar zu fragen, was er möchte, und damit du weißt, woran du bist. Und, ja, aber dann endet es wieder, ja gut, ich meine, ich muss es machen und es endet wieder so, wie es immer endet. Ich wünsche es dir nicht. Es ist aber so. Mann. Und wenn es mit dem nicht klappt, dann, dann mit dem Nächsten. Alles Gute, Rita. Tschüss. Ich habe noch die Kerstin dran und Kerstin ist 35. Hallo. Ja, Kerstin. Jetzt müssen wir aber zügig voran machen, wir beide. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich mache ganz schnell. Ja. Ich wünsche mir unheimlich eine Beziehung oder Affäre zu einem bisexuellen Pärchen, zu zwei Männern. Zu einem bisexuellen, also Moment, zu einem schwulen Pärchen, die aber eigentlich bisexuell sind. Genau. Also ein Männerpärchen, die bisexuell sind. Genau, und die eine Dritte im Bunde suchen. Aha, also als richtige Beziehung oder als Sexgeschichte? Weiß ich nicht so genau. Kommt auf die Männer an, schon auch als Beziehung. Du würdest dich da auf ernstere Dinge einlassen? Ja. Warum? Warum brauchst du, Kerstin, 35 Jahre alt, zwei Männer? Erstmal verschafft es mir eine unheimliche Lust, die Vorstellung, zwei Männer zu haben. Aha. Ich finde, Männer haben eine unheimlich schöne Sexualität zueinander. Ja, stimmt, kann ich dir bestätigen. Ja. Und das verschafft mir zum einen große Lust. Ja. Und zum anderen habe ich Beziehungen mit einem Mann bisher eigentlich immer als stressig erlebt. Und du meinst es, wird unstressiger, wenn da zwei Männer sind. Das kann aber noch schlimmer werden alles vielleicht. Na, das wäre es mir wert. Das wäre es dir wert. Ja. Hast du denn schon mal Erfahrungen mit so einem Dreiergespann gesammelt? Nein, überhaupt noch nicht. Ich bin eine ganz spießige Frau, wenn du mich siehst. Und niemand würde vermuten, dass ich solche Wünsche habe. Ich oute mich jetzt bei dir damit. Ist aber sehr schwierig für dich, diese Jungs zu finden, ne? Ja, das ist mein Problem. Sag mal so schnell, wie du sie dir am liebsten wünschst. Also wie alt sollten sie sein? Wie also mein Alter, Mitte 30. Ja, dein Alter ist klar. Wie sollten die Jungs sein? Die Jungs? Ja. Auch so in deinem Alter ungefähr? Ja, in meinem Alter. Ganz wichtig, ich habe einen 12-jährigen Sohn, der gehört da irgendwie zu mir. Ja. Und einfach nette, offene, sympathische Männer, die was im Kopf haben. Und nicht nur im Kopf, ne? Und nicht nur im Kopf. Ist völlig klar, ja. Die sollten wohnen im Raum? Bremen. Im Raum Bremen. Mhm. Die Niedersachsen. Die Niedersachsen. Und die Bremer, die Hamburger sind angesprochen. Mhm. Ne? Genau. Würdest du dich das denn auch trauen, so dann in deiner Umgebung zu zeigen, wenn du da zwei Jungs... Aber ja. Würdest du? Mh? Aber ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin Logopädin. Logopädin. Mhm. Angestellt oder selbstständig? Noch angestellt, aber auch irgendwann selbstständig. Also Jungs, wenn ihr eine nette 35-jährige Logopädin vielleicht mal kennenlernen wollt, wenn ihr bisexuell seid, dann ran an den Stoff. Vielleicht können wir es vermitteln. Kerstin, ich wünsche dir viel Glück. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Gerald Baas, Wolfram Spielkowski, Nina Hellenkämper, Markus Liebetanz, Jan Hölz, Anja Schönhardt, Karl Park, Henning Kaiser, Max Sommer, Petra Grützer und Elke Büchter. Nächste Woche sind wir wieder da, in der Nacht vom Montag auf Dienstag, wieder mit einer offenen Show. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende und sage bis nächste Woche. Bye bye.